Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Ich zahl dann. Also das waren es drei Whisky. Drei Whisky, ja. 25 Euro. Ja. Sie wollen doch in dem Zustand nicht mehr fahren, oder? Was? Ja, wieso? Mensch, Sie sind angetrunken. Wenn noch was passiert? Ja, wenn schon. Es gibt niemanden, der mich vermisst. Heute, vor genau 2 Jahren, war es passiert. Bertha, meine Frau, kam bei einem Autounfall ums Leben. Und seit diesem Tag brachte ich keine einzige Zeile mehr aufs Papier. Mindestens 100 Arten hatte ich durchgespielt, mich umzubringen. Und sie genauso oft verworfen, weil mir dann einfach der Mut dazu fehlte. Scheiße! Das gibt's nicht. Diese Frau sieht aus wie Bertha. Das kann nicht sein. Der Idiot fällt voll auf mich zu. Wofür machst du das? Du hast ab und lässt sie einfach liegen. Geraubte Haut von Patti Blasco. Bearbeitung Felipe Garrido Pozzo. Aus dem Spanischen von Sabine Giersberg. Regie Claudia Johanna Leist. Atmet sie noch? Ja, ich glaube schon, ja. Also, lassen Sie mich zu ihr. Frau hier? Ja, ich bin ein Freund. Okay. Sauerstoff, intubieren. Komm, mach. Danke, vielen Dank. Wir bringen Sie gleich in die Klinik. Ist das Handy von Ihnen hier oder von ihr oder was? Ich weiß nicht. Nehmen Sie es mit. Okay? Komm ran. Bitte ins Hospital. Folgen Sie bitte dem Krankenwagen. Okay. Ich bin's, Anna. Endlich. Sag mal, seit 3 Stunden versuche ich dich anzurufen. Wo steckst du denn? Mama fragt, ob wir morgen Mittag bei ihr essen. Vielleicht ist das gar nicht... Hallo? Hier ist... Sophia? Nein, ich bin Angel. Ein Freund von Sophia. Sie kann nicht ans Telefon gehen. Sie hatte einen Unfall. Okay, der Krankenwagen bringt sie in die Klinik. Wir treffen uns dort, ja? Ja, gleich. Ich überlegte, ob ich wirklich bleiben oder ein zweites Mal abhauen sollte. Aber da war es schon zu spät. Wie ist der Zustand? Der Zustand der Patientin ist ernst, aber setzen Sie sich erst einmal und warten Sie hier. Hallo, bist du der Freund von Sophia, mit dem ich eben telefoniert habe? Ja, ich heiße Anke. Ich bin Anna, Sophias Schwester, und das sind Lua, meine Tochter, und Milagros, meine Mutter. Waren Sie bei ihr, als sie angefahren wurde? Nein, ich wohne ganz in der Nähe und bin zufällig dort vorbeigekommen. Ach, was für ein Glück. Ja, der Sanitäter hat gesagt, du hast eine Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, sonst wäre sie vielleicht... Was wäre sie sonst, Mami? Woher kennen Sie meine Tochter? Wir joggen ab und zu zusammen. Ich habe ihr 1000-mal gesagt, dass es gefährlich ist, abends alleine zu laufen. Es passieren so viele Unfälle. Von wegen Unfall, Mama. Man hat versucht, Sophia zu töten. Und der Mann hat Tante Sophia gerettet? Ja, mein Liebes. In ein paar Stunden wird man uns mehr sagen können. Komm, das ist kein Ort für ein Kind. Anna, bring sie zu mir nach Hause. Muss Tante Sophia die ganze Nacht hier bleiben? Ich fürchte ja, mein Schatz. Und was ist mit Ultra? Wir müssen ihn holen. Wer ist Ultra? Der Kater von Tante Sophia. Mama, ist ein bisschen mulmig dabei, allein mit der Kleinen in Sophias Wohnung zu gehen, wenn sie nun dort sind. Angel, macht es doch bestimmt nichts aus, dich zu begleiten, oder? Ich habe keinen Wagen. Kein Problem. Wir nehmen meinen. Das ist Papa. Entschuldige, Thomas ruft aus dem Sudan an. Er ist zurzeit für die Imara in Darfur. Ja. Liebling? Ja? Wie geht's dir? Ist gut. Alles gut, Liebes. Wie geht's euch? Na, Naja, also Thomas, ich muss dir was sagen. Was ist los? Sophia wurde angefahren. Wie bitte? Ja. Anna, was ist passiert? Ja, das wissen wir noch nicht, aber ich bin sicher, dass sie es waren. Sie haben versucht, sie umzubringen, glaub mir. Es geht ihr sehr schlecht, Thomas. Oh nein, diese Schweine. Hör zu, ich komme so schnell ich kann. Ich, 2 Tage noch höchstens. Ja, bitte. Und passt bitte auf euch auf. Ja, du auch. Liebling, ja. Sagst du Lua noch guten Tag schnell? Na ja? Klar. Okay, bis gleich. Gut. Ciao. Hallo, Kleine. Wie geht's meiner Prinzessin? Gut, Papi. Du, wenn wir uns wiedersehen, möchtest du dann lieber viele kleine oder einen großen Kuss? Ganz viele große. Okay. Das war die beste Antwort, die ich seit langem gehört hatte. Also pass auf dich auf, bis bald, ja. Aber ich fühlte mich bei dem vertrauten Gespräch wie ein Eindringling und fragte mich, was ich hier eigentlich zu suchen hatte. Hast du was dagegen, wenn ich das Radio anmache? Nein, mach nur. Und zum Schluss noch Alone Again von Love mit ihrem charismatischen Frontmann. Das ist die Sendung von Chaim. Ist das okay, wenn wir das jetzt hören? Das ist für euch. Und ja, nicht traurig werden. Sag mal, kennst du ihn? Chaim. Mhm. Ja, ist mein bester Freund. Psst. Was denn? Wovor hast du Angst? Bist du so vorsichtig, Anna? Sophia hat Drohanrufe bekommen. Hat sie dir das nie erzählt? Ist okay. Nein, nein, nicht direkt. Die Arbeit bei der Imara ist nicht ganz ungefährlich, weißt du? Hier. Mir schien es besser, nicht weiter nachzufragen. Aber zumindest wusste ich jetzt, dass du auch bei Ärzte International tätig warst. Ultra! Zum Glück. Ich glaube, es ist alles in Ordnung. Oder besser in Unordnung. Naja, so ist sie eben meine Schwester. Ich tat so, als ob ich auch die Katze suchte, sah mich ganz genau um und schaute mir deine Fotos an den Wänden an. Es war gespenstisch. Auf deinem Nachttisch lag nicht irgendein Buch, sondern ausgerechnet mein letzter Roman. Daneben ein grüner Kuli und dein Tagebuch. Ohne nachzudenken, steckte ich beides in die Manteltasche. Mama, ich habe Ultra gefunden. Ja, hast du sie? Nee, du hast sie gefunden. Guck mal, können wir ja eigentlich gehen. Ich fuhr mit der U-Bahn nach Hause und konnte es nicht abwarten, dein Tagebuch zu lesen. 5. Dezember. Der Tod eilt Reiche und Arme, Männer und Frauen. Er ereilt uns alle. Das Gefühl des Verlusts verschwindet nie. Aber du lernst mit der Lücke zu leben. Aber du lernst mit der Lücke zu leben. Ich war es, bis ich irgendwann nicht mehr konnte. Getröstet hat, bis ich irgendwann nicht mehr konnte. Ich musste aufhören zu lesen. Es ging nicht mehr. Ich konnte deinen Schmerz so gut nachvollziehen und dachte an Bertha. Wie ist die Nacht verlaufen? Sie liegt im Koma. Ja, man muss warten, bis sie aufwacht. Im Moment können die Ärzte nichts weiter tun. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich würde gerne mitkommen. Ja, gern. Wissen Sie, meine Tochter ist damals durch meinen Mann zu Ärzte International gekommen. Hm. Erst als Sozialarbeiterin und jetzt ist sie Projektkoordinatorin. Mhm. Aber das hat sie Ihnen ja vermutlich schon alles erzählt. Ja, natürlich. Mein Mann hatte als Arzt bei Imara mitgearbeitet. Und nach seinem Tod habe ich einen Catering. Ich verbrachte den ganzen Nachmittag mit deiner Mutter. Von jetzt an nahm ich mir vor, dich jeden Tag zu besuchen. Und mit jedem Besuch bei dir hatte ich das Gefühl, nicht nur ein Stück deiner Welt, sondern auch ein Stück meiner verloren geglaubten Welt neu zu entdecken. Hallo, das ist Thomas, mein Mann. Hallo. Sophia hat mir nie erzählt, dass sie so einen berühmten Schriftsteller kennt. Aber du hast längere Zeit nichts mehr veröffentlicht. Hm? Ich dachte schon, du hättest deinen Beruf an den Nagel gehängt. Nein. Ich musste irgendetwas erfinden, was nachvollziehbar blieb. Ich sammle Material für ein neues Projekt. Ich habe mit Sophia darüber gesprochen. weil die Protagonistin bei einer internationalen Hilfsorganisation arbeiten soll. Ja, das ist ja Wahnsinn. Es ist ja an der Zeit, dass endlich mal jemand auch über diesen ganzen Mist schreibt. Ja. Wenn du willst, kannst du mich morgen zu einem Treffen begleiten. Ganz geheim natürlich. Ja, gern. Und in den nächsten Tagen musst du dann auch unbedingt Inspektorin Pastora Matos kennenlernen. Sie ist diesen Menschenhändlerinnen auf der Spur, die die ausländischen Mädchen zur Prostitution zwingen. Das ist eine sehr kompetente Frau. Gut, weißt du? Mit der Polizei hatte ich natürlich nicht gerechnet. Schatz, ich muss mal los. Vielleicht wissen die Ärzte ja was Neues. Bis später, ja? Gut. Aber jetzt konnte ich keinen Rückzieher mehr machen. Thomas, deine Frau hat gesagt, du arbeitest auch für Ärzte International. Was machst du da genau? Ja, ich leite seit 15 Jahren die Immigrationsprojekte, bei denen Sophia mitarbeitet. Und ich stelle den Draht zur Politik, den Institutionen und den Medien her. Aber hat Sophia das dir nicht erzählt? Nicht in allen Einzelheiten, dich. Und ihr Vater? Ja, der Vater war eine furchtbare Situation für Milagros, für uns alle, als er damals in Afghanistan ums Leben kam. Anna und Sophia waren völlig fertig. Ja, er war ein toller Mensch. Fantastischer Arzt. Entschuldige, Angel. Das ist eine SMS von der Organisation. Entschuldige. Es tut mir leid, aber ich muss. Okay. Ich hole dich morgen um diese Zeit hier ab. Bei dem Gespräch wirst du vermutlich auch erfahren, warum Sophia angefahren wurde. Der Einzige, der darüber Bescheid wusste, war ich. Die Tat ging schließlich auf mein Konto. Ich ging auf die Intensivstation und bat Aurora, mich zu dir zu lassen. Wir müssen den Blutdruck und die Dosis der Betäubungsmittel kontrollieren. Ja. Aber Sie können draußen warten. Es dauert nicht lange. Nein, ich komme dann lieber morgen wieder. Ich bin noch verabredet. Sie sind Schriftsteller, nicht? Schreiben Sie ein Buch über Sophia? Ja, kann man so sagen. Sie muss eine besondere Frau sein. Ja, das ist sie. Ich habe noch nie einen bedeutenden Schriftsteller kennengelernt. Machen wir einen Deal. Ich lasse Sie ab und zu auch nach den Besuchszeiten in Sophias Zimmer. Und Sie schenken mir eines Ihrer Bücher mit Widmung. Gut, abgemacht. Also, welchen Wein nehmen wir? Ich trinke nicht mehr. Seit wann das denn? Seit ich habe Sophia angefangen. Moment mal, Achel. Du hast ihr doch geholfen. Ja, ja. Das ist nur nicht alles. Ich habe sie angefahren, bin abgehauen. Fahrerflucht, verstehst du? Boah. Aber du bist doch zurückgekehrt und... Ja, und? Ich habe vor allen Dingen ihrer Familie erzählt, dass ich einen neuen Roman vorbereite und die Protagonistin bei einer internationalen Hilfsorganisation arbeitet. Sie haben mich mit offenen Armen aufgenommen, aber... Sie haben natürlich keine Ahnung. Ja, immerhin hast du ihr da doch am Unfallort geholfen, oder? Ja, natürlich. Dann sieh's doch mal positiv. Ach, vielleicht ist ja Sophia dein Rettungsanker. Wenn du jetzt wirklich wieder anfängst zu schreiben, das ist doch toll. Ja, und wenn sie wieder aufwacht und mich erkennt? Wohl kaum. Ihr kennt euch ja nicht mal. Ihr habt euch doch nie vorher gesehen, oder? Das Gute an alten Freunden ist, dass sie nicht urteilen. Sie nehmen dich... Wie du bist. Komm, lass uns anstoßen, auch wenn es nur mit Wasser ist. Worauf? Weil du in die Welt der Lebenden zurückgekehrt bist. Hm? Nochmal. Wen treffen wir, Thomas? Abel, einen in Ceuta stationierten Beamten der Guardia Civil. Er hat das Elend und diese ganze Korruption voll mitbekommen, die sich da an der Grenze abspielt. Abel war euer Informant. Das hatte ich in deinem Tagebuch gelesen. Wir haben Zeugenaussagen, die berichten, dass ein dicker Rothaariger von der Guardia Civil mit einem Schlagstock den Flüchtlingen systematisch alle Zähne ausgeschlagen hat. Aber, weißt du, wenn wir damit an die Öffentlichkeit gehen, werden wir angefeindet und man wirft uns vor, es mangele uns an der gebotenen Neutralität. Man muss schon ziemlich blind sein, um da noch neutral bleiben zu können. Ja, das sind Mörder. Letztes Jahr haben sie 5 Leute getötet, die versucht haben, über die Grenze nach Spanien zu kommen. Abel riskiert Kopf und Kragen. Du siehst ja, was sie mit Sophia gemacht haben. Wir betraten ein düsteres Café. Abel hatte sich in die hinterste Ecke verkrochen. Er reichte mir die Hand. Abel. Sie war schweißnass. Angel kannst du trauen. Du kannst ihm trauen, er ist Schriftsteller. Er sammelt Material, um uns zu unterstützen. Ja. Ich hatte eigentlich mit Sophia gerechnet. Ja. Sophia ist fast umgebracht worden. Sie liegt im Koma. Ja, wie weit wollen denn die brutalen Kerle noch gehen? Am liebsten hätte ich ihm die Wahrheit gesagt. So, hier, das ist die Aufnahme der neuen Sicherheitskameras, die sie an der Grenze in Ceuta angebracht haben. Hm. Der rothaarige Kommandant der Guardia Civil dort, das ist Alejandro Sotomayor. Ja. Er hat gerade einen Einwanderer verprügelt, der vom Zaun gesprungen ist. Das ist die Aufnahme, die ich Sophia versprochen habe. Danke, Abel. Wirst sehen, es kommt alles in Ordnung. In 2 Monaten bin ich hier weg. Ich habe um meine Versetzung gebeten. Ich will von dem ganzen Dreck hier nichts mehr wissen. Hm. Ich will nur noch bei meiner Frau und meinem Sohn sein. Lass dich nicht unterkriegen. Ja, aber ich habe mich schon zu weit aus dem Fenster gelegt. Ich muss verschwinden. Verstehe. Viel Glück. Danke für deine Hilfe. Also, wir haben so viele Anzeigen wegen Misshandlung erhalten. Da haben wir beschlossen, nachzuforschen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Und warum geht ihr nicht zur Polizei? Ja, wir brauchen ausreichende Beweise, um das Ganze an die große Glocke zu hängen. Ansonsten drohen uns Repressalien. Das Innenministerium hält nämlich schützend die Hand über die Guardia Civil. Moment, also du behauptest, die wissen Bescheid? Ja. Sophia hat vor kurzem durch Abels Hilfe erfahren, dass die Einwanderer gar nicht erst über die Grenzen kommen sollen. Oder, falls doch, die denkbar schlechteste Behandlung erfahren. Thomas, hat das Lenkrad fest. Ja. Das war knapp. Du, die hatten es auf uns abgesehen. Und niemand wechselt einfach so die Straßenseite. Sophia, seit ich dein Tagebuch an mich genommen habe, habe ich immer das Gefühl, ich sollte es hier lesen, allein mit dir. Vielleicht tut es dir gut, obwohl, weißt du, in Wahrheit bist du diejenige, die mir hilft. Sophia, ich habe wieder angefangen zu schreiben. Über dich. Für dich. Dezember. Ich vermisse meine Freundin. Ich bin so froh, dass Irene und Packer morgen von ihrem Auslandseinsatz zurückkommen. Wenn du Wasser möchtest, ich stelle es hier auf den Tisch. Danke, Aurora. Bis später. Ja. So, Angel. Ich möchte dir Pastora Martos vorstellen. Freut mich. Hallo. Sie sind also der Schriftsteller. Pastora ist die erste Frau bei der Mordkommission in Madrid und sie hat unsere Organisation immer durch ihre Ermittlungen unterstützt. Du musst mir nicht schmeicheln. Ich bin inoffiziell hier. Ich schätze Sophia sehr und wollte nur sehen, wie es geht. Angel schreibt an einem Buch, in dem es um den Mordversuch an einem aktiven Mitglied der Imara geht. Man sollte ihn vielleicht über die Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Ja, natürlich. Aber vielleicht sollte er auch wissen, dass uns einige Hinweise zu Sophias Unfall vorliegen. Sie sah mich eindringlich an. Entschuldigt. Mir schien nichts zu entgehen. Gut. Irene, wir kommen gleich. Ja, ich bringe Angel mit. Ein Freund von Sophia, weißt du, den Schriftsteller, der... Nein, keine Sorge, ich hab da alles dabei. Irene bereitet gerade die Dokumentation vor. Sie hat gemeinsam mit Sophia Aussagen der Einwanderer aufgezeichnet. Weißt du, sie sollen zusammen mit den Fotos von den Ausgesetzten in der Wüste, den Verletzten an den Grenzzäunen und den Fotos von den Überwachungskameras zu einer Art Enthüllungsstory zusammengeführt werden. Wir hoffen, dass dann endlich die Ermittlungen aufgenommen werden können und die Welt erfährt, was sich da abspielt. Ich hörte schweigend zu und versuchte, meine Nervosität zu verbergen. Die Begegnung mit der Inspektorin hatte mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ich wollte nach Hause. Aber Thomas hatte darauf bestanden, dass ich ihn begleite. In den marokkanischen Wäldern, nahe der Grenze von Melilla, wurde die Leiche eines, vermutlich von der Guardia... Hi, Thomas. Oh, schön, dass ihr da seid. Hi. Ich bin Irene. Schön, dass ihr da seid. Setzt euch. Du, ich finde, Sophias Kommentar kommt sehr gut rüber. In den marokkanischen Wäldern, nahe der Grenze... Den Rohschnitt der Interviews habe ich jetzt fertig. Guckt euch doch das Material eben mal an. Okay? Aus Kamerun gefunden. Diese gewaltsamen Übergriffe bleiben ungeahndet, denn die Opfer verschwinden auf marokkanischem Staatsgebiet. Von Ciuta aus sind 200 illegale... Ich hatte zum ersten Mal deine Stimme gehört. In den letzten Monaten angenehm von der und zugleich klar und eindringlich. Wir verlangen, dass die Guardia Civil an den Grenzen von Ciuta und Melilla gründlich überprüft wird. Warte, ich hab noch ein junges afrikanisches Mädchen. Sekunde, muss mal gucken, wo das ist. Hier, da ist es. Sie hatten mich nackt ausgezogen. Ein rothaariger Guardia Civil hat seine Waffen an meinen Kopf gehalten. Ich hätte nie geglaubt, dass so etwas in Europa möglich ist. Es ist wie bei den Militärs, die bei uns zu Hause angefallen sind. Ja, hier sollten wir noch einen weiteren Schnitt machen. Mich vergewaltigt haben. Was denkst du? Das lässt einem wirklich den Atem stocken. Dann mach dich jetzt auf was gefasst. Es kommt noch schlimmer. Einige der Schlagstücke stehen unter Strom. Du spürst, wie dein Körper bei jeder Entladung zuckt, wie die Atmung für einen Moment aussetzt. Du hast das Gefühl, du stirbst. Ich habe mein Land, das sich im Krieg befindet, mit vollständigem Gebiss verlassen. Thomas, sei so lieb, gib mir Abels Aufnahmen. Ich will die Bilder für die Dokumentation kopieren. Du kommst hier sofort zurück. Durch einen Schlagstock. Die Versuche, die Grenze zu überqueren, werden geschildert, als handelt es sich um eine geplante Aktion von erfahrenen Militärstaaten. Es tat mir weh, dich das erste Mal so lebendig zu sehen. Schlagartig wurde mir wieder bewusst, was ich dir angetan hatte. Hallo, guten Morgen. Morgen. Herr Doktor, gibt's irgendwas Neues? Ich will offen zu Ihnen sein. Wir hatten angefangen, die Medikamentendosis zu reduzieren. Wir wollten sehen, wie sie darauf anspricht, um sie gegebenenfalls aus dem Koma holen zu können. Aber sie hat leider auf den Anreiz nicht reagiert. Ach, du lieber Gott. Sie muss weiter künstlich beatmet werden. Wie lange noch? Darüber können wir nur spekulieren. Aber ich versichere Ihnen, wir tun alles, was in unserer Macht steht. Mhm. Bis später. Danke. Ja, bis später, danke. Entschuldigung. Hallo, wer ist da? Oh nein. Die Schweine, wie ist denn das passiert? Nein, das waren sie, bin mir sicher. Ja, gut, danke. Ja, wir reden später. Was ist los? Das war Pastora. Abel wurde in seiner Wohnung in Ceuta gefunden. Er ist tot. Ja, sie behaupten, er hätte sich umgebracht mit Schlaftabletten, aber Pastora hat Zweifel und hat Leute nach Ceuta geschickt. Sie wollen rausfinden, ob die Geschichte mit Sophias Fall zusammenhängt und ob man dem Rothaarigen endlich ein Verbrechen nachweisen kann. Mir wurde schlecht. Kalter Schweiß trat auf meine Stirn und meine Hände waren feucht. Sophia, du musst aufwachen. Plötzlich sah ich im Spiegel das Gesicht eines rothaarigen Mannes. Er zeigte mir demonstrativ seine Pistole unter der Jacke. Ich bin ein großer Bewunderer von dir. Deine Romane gefallen mir. Ja. Würdest du mir einen signieren? Ich habe nichts zum Schreiben. Tja, Künstler, ich weiß, dass du das Flittchen angefahren hast. Und weißt du auch warum? Weil du sie verfolgt hast, um sie umzubringen. Wir sind in der Tat schon eine ganze Weile hinter hierher. Und an dem Abend dachte ich, du hättest uns die Arbeit abgenommen, aber... Fehlanzeige. Wir haben dein Kennzeichen, Künstler. Und es gibt Leute, die bereit sind, auszusagen, dass sie gesehen haben, wie dein Auto die Frau angefahren hat und du davon gerast bist. Dafür wartest du ein paar Jahre in den Bau. Und ich werde dafür sorgen, dass dir die Zeit im Knast zur Hölle wird. Wenn du rauskommst, du nicht mal deinen Namen schreibst, du großer Erzähler. Aber du kannst etwas tun, um dem zu entgehen. Und was soll ich tun? Bring mir die Aufnahme, die Abella aus der Sicherheitskamera gestohlen hat. Das Original, Künstler. Keine Kopien. Hast du verstanden? Ja. Ich gebe dir 2 Tage Zeit. Ja. Wenn ich das nicht mache. Junge Nichte, werden die ersten Zeugen des Unfalls auftauchen. Und an Beweisen mangelt es nicht. So, und jetzt wasch dein Gesicht, sonst denkt man noch, du hättest dir wehgetan. Um Gottes Willen, Amre. Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Ich habe mich an der Toilettentür gestoßen. Warte, ich hole Eis aus der Cafeteria. Du scheinst dich ja gut mit der Krankenschwester zu verstehen. Was? Ich bin Packer und ich weiß, dass du Sophia nicht kennst. Wenn du regelmäßig mit ihr gejoggt wärst, dann hätte sie mir davon erzählt. Nein, ich... Du hast ihr vielleicht das Leben gerettet, aber du kennst sie nicht. Du bist einfach nur gestört. Wenn ich allein mit dir war, hatte ich das Gefühl, wieder zu mir zu kommen. Und wenn ich dein Tagebuch aufschlug, kam es mir vor, als wenn das Leben langsam in dich zurückfloss. 31. Dezember. Wenn ich dieses Tagebuch, Tagebuch schreibe, fühle ich mich verwundbar. Ich fühle mich nackt. Ich fühle mich nackt. Es könnte es jeder lesen und meine Sehnsüchte und Ängste, entdecken. Aber der Gedanke, dass niemand, dass niemand es zur Hand nehmen wird, beunruhigt mich ebenso. Worte existieren nur wirklich, wenn jemand sie wahrnimmt. Im Verborgenen, sind sie wertlos. Sophia. Und mit den Erinnerungen ist es genauso. Weißt du, wenn sich niemand an die Dinge erinnert, ist es, als ob sie nie geschehen wären, als ob eine Generalamnesie dein Leben ausgelöscht hätte. Ein neues Jahr hat begonnen. Und ich bin so ein neues Jahr hat begonnen und ich bin fast so ratlos wie zuvor. Das Einzige, was ich kann, ist mir absurde Fragen stellen. Ich habe Drohungen erhalten. Seit Tagen sagt man mir am Telefon, wenn ich meine Nachforschung nicht einstelle, wird etwas Schlimmes geschehen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich auch, Sophia. Ich auch. Künstler haben sie an meine Haustür geschmiert. Sie wissen bereits, wo ich wohne. Aber wenn die Sache gut ausgeht... Aber wenn die Sache gut ausgeht, bin ich der große Gewinner. Denn die Genugtuung, das gute Gefühl, das Richtige getan zu haben, werden grenzenlos sein. Auch wenn die Toten dadurch nicht wieder lebendig werden. Als ich heute Abend ins Studio kam, habe ich sofort festgestellt, dass eingebrochen wurde. Die Serie scheint nicht abzureißen. Setzen Sie sich und erzählen Sie. Ein einziges Chaos. Was sind denn die Computer, die Dateien? Zum Glück hatte ich Thomas gestern Originalaufnahmen aus der Überwachungskamera wieder mitgegeben und mir nur Kopien gemacht. Warum wurde ich nicht über die Existenz dieser Aufnahmen unterrichtet? Weil wir es groß rausbringen wollten. Die Leute sollen wissen, was da passiert. Dann kann das Innenministerium nichts mehr vertuschen. Nachdem Sie bei Irene nichts gefunden haben, waren Sie bei mir. Sie haben die Tür aufgebrochen, alles durchwühlt. Dann sind die verflixten Aufnahmen also weg? Nun ja, es sind die Kopien weg. Oh, Gott sei Dank. Als Beweis vor Gericht ist nur das Original aus den Sicherheitskameras zugelassen. Mhm. Und das ist sicher verwahrt. Die Aufnahmen sind hiermit beschlagnahmt. Wie bitte? Na, Moment. Für die Anklage wäre es von grundlegender Bedeutung, den Rothaarigen für den Anschlag auf Sophia zur Rechenschaft ziehen zu können. Wie es aussieht, gibt es Zeugen. Und vielleicht haben wir das Autokennzeichen? Senor Alamo, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Ja. Thomas, Irene, bitte lasst uns allein. Bitte. Ist gut. Bis dann. Wissen Sie, warum ich allein mit Ihnen sprechen will? Nein, ehrlich gesagt nicht. Kennen Sie Alejandro Sotomayor? Sollte ich? Angesichts der Tatsache, dass Sie sich gestern mit ihm auf der Krankenhaustoilette getroffen haben, gehe ich davon aus, dass Sie ihn kennen. Ich treffe mich gewöhnlich nicht mit Leuten auf der Toilette. Sehen Sie, Sie sind wie besessen von Sophia. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass Sie etwas verbergen. Ich weiß, dass Sie bei Sophia waren, als der Krankenwagen kam. Und ich weiß, dass Sie gestern mit Sotomayor auf der Toilette gesprochen haben. Ich habe genug Indizien, um Ihnen etwas anzuhängen. Also, denken Sie darüber nach, ob Sie nicht doch mit uns zusammenarbeiten. Er hat mich bedroht. Ja. Er wollte, dass ich ihm diese Aufnahmen besorge. Warum haben Sie uns nicht umgehend informiert? Ich hatte Angst. Wenn die rauskriegen, dass ich mit der Chefin der Mordkommission in Verbindung stehe. Ja, was glauben Sie? Machen die dann wohl mit mir? Schon gut. Ja. Wann soll die Übergabe der Aufnahmen stattfinden? Keine Ahnung. Ich habe 2 Tage Zeit, um sie zu beschaffen. Verabreden Sie sich das nächste Mal mit ihm an einem öffentlichen Ort. Das ist sicherer. Und sagen Sie ihm, Sie hätten die Aufnahmen. Moment, ich soll als Lockvogel dienen? Wir sammeln Beweise gegen Sotomayor. Wenn wir wissen, dass er Sie deswegen erpresst hat, haben wir genug, um gegen die ganze Grenzeinheit in Ceuta zu ermitteln. Sie müssen ihn also nur ein wenig hinhalten. Sie sagen ihm, Sie haben die Aufnahmen nicht dabei und versuchen, ein weiteres Treffen zu arrangieren. Verstanden? Ist das ein Befehl? Sie haben keine andere Wahl. Wir hatten uns alle in Milagros Haus versammelt. Gemeinsam fühlten wir uns sicherer. Thomas hatte keine Tür mehr. Sie war eingetreten worden. Bei Irene sah es aus wie nach einem Bombenanschlag und ich hatte einfach nur Angst. Sophia und eine Gruppe aus Politikern, Journalisten und Mitgliedern verschiedener Hilfsorganisationen arbeiten ja seit Jahren an einer Studie über mögliche Ansätze, wie man das Thema Einwanderung in den Medien und in der Politik einfach anders behandeln kann. Natürlich. Für Sophia sind nicht die Einwanderer die Schwierigkeit, sondern die Art, wie man mit dem Thema umgeht. Ja. Angel, könntest du zur Dokumentation nicht noch einen Artikel veröffentlichen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Angel. Gut. Und vielleicht kann Jaime auch noch was für uns tun. Gut, komm, gehen wir erstmal runter. Milagros wartet schon. Ja. Die Stimmung war locker und die Angst hatte sich bei allen ein wenig gelegt. Aber trotzdem bekam ich den Kopf nicht frei. Und wollte alleine sein. Also das war fantastisch, Milagros. Es gibt doch nichts Schöneres als ein herrliches Essen. Einfach zum Niederknien, also das war großartig. Aber ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen bewegen. Ich denke, ich werde nach Hause joggen. Du liebe Zeit, bei dieser Kälte. Nein, das ist ja Wahnsinn. Ich nehme dich mit, Rachel. Ich habe eine Nachtsendung. Ich kann sowieso nicht mehr lange bleiben. Komm. Nichts, dass hier selten passiert wie Tanz Sophia. Keine Sorge, Lua, nein. Hey, Angel! Hat man dir nie gesagt, dass Laufen was für Männer ist? Ah ja? Hat man dir nie gesagt, dass du ein langweiliger Sprücheklopfer bist? Hey, Künstler, die Zeit vergeht schnell. Ich hoffe, du hast inzwischen, was wir wollen. Ich habe das Video, auf dem man sieht, wie du einen wehrlosen Einwanderer verprügelst. Halt dich zurück und ich poliere dir die Fresse. Wo ist es? Warum treffen wir uns nicht morgen bei mir? Nein. Wie mir scheint, hast du nicht begriffen, wer hier das Sagen hat. In 2 Stunden auf dem untersten Stock im Parkhaus beim Kloster Las de Salsas. Verstanden? Gut. Verdammt. Jetzt geh schon ran. Was ist passiert? Ich hatte gerade ein Treffen mit dem Rothaarigen. Er will das Video noch heute Abend. Das Hochkommissariat der Vereinten Nationen kommt nach Spanien. Der Rothaarige will um jeden Preis verhindern, dass das Ganze rauskommt. Sonst würden er und ein paar hochrangige Politiker ihr blaues Wunder erleben. Ich bin in einer halben Stunde bei Ihnen zu Hause. In Ordnung? Ja, gut. auf der Flucht, oder was? Reime! Gott sei Dank! Bring mich nach Hause schnell, der Rothaarige will das Video. Steig ein! Was hast du denn jetzt vor? Ich hoffe, die Kommissarin hat einen guten Plan. Okay, aber du rufst mich nachher an. Ja. Ich sag dem Studio Bescheid, dass es dich durchstellen soll. Gut. Schnell dich an. Das Mikrofon verstecken wir unter ihrer Kleidung. Ja. Und passen Sie auf, dass Sie nicht mit den Händen drankommen. Ja. Sonst versteht man nichts. Und achten Sie darauf, dass das Kabel festsitzt. Ja. So, und was ist, wenn Sie mich durchsuchen? Vertrauen wir darauf, dass Sie es nicht tun. Wenn ich dem Rothaarigen das Video nicht bringe, dann werden er und sein Gorilla... Wir sind in Ihrer Nähe und beobachten alles. Ja, hoffentlich. Sie müssen ihn nur dazu bringen, dass er Ihnen genau sagt, warum er unbedingt das Video will. Verstanden? Das habe ich verstanden. Aber Sie werden mir die Haut abziehen, ja? Sie werden mich mit Kugeln durchsieben, ja? Nur wenn Sie ihm das Video aushändigen, sind Sie ein toter Mann. Denn dann sind Sie wertlos für ihn. Verstehen Sie? Er soll gestehen oder zumindest etwas sagen oder tun, was für eine Verhaftung ausreicht. Mach schon, Künstler. Gib mir das Video, wir haben es eilig. Es muss ja noch überprüft werden. Ich hab's nicht. Moment, was soll das heißen, du hast es nicht? Ich will erst eine Garantie. Jetzt hör mir mal gut zu, du Blödmann. Wir sind hier nicht in einem deiner Romane. Du kannst dir das Ende nicht aussuchen. Wenn du das Video nicht sofort rausholst, bring ich dich um. Ja, nun, besser, noch besser. Ich verabrede mich noch heute mit der Kommissarin und sage die Wahrheit. Dass du das Schwein bist, der die heilige Therese angefahren hat. Wie findest du das? Das Mikrofon. Ich war aufgeflogen. Lieber lasse ich mich verhaften, als dass ich mich auf einen Deal mit dir einlasse. Ja, ich fürchte, du hast keine andere Wahl. Guck mal, was ich da für dich habe. Willst du so enden wie dieser Verräter Abel? Soweit ich weiß, hat Abel sich umgebracht. Oh. Du musst dich gewurmt haben, dass er dich verraten hat. Ja, deswegen haben wir ihn beseitigt. Natürlich erst... Nachdem er mit ein bisschen Nachhilfen ausgeplaudert hat, dass ihr das verdammte Video habt. Und wenn du es nicht hast, wirst du uns verraten, wo es ist. Oder möchtest du vielleicht das Tauchbad probieren? Weißt du, was das ist? Das möchte ich lieber nicht wissen. Komm, steig ein. Widerstand ist zwecklos. Steig ein! Ich gehe mal davon aus, dass du zu Hause eine Badewanne hast. Das Auto fuhr mit einem Affenzahn durch die Straßen der Stadt. Ich hatte sein Geständnis, aber es gibt nichts Gefährlicheres als einen gewalttätigen Choleriker, der völlig die Kontrolle verloren hat. Ich versuchte, mich umzusehen, aber die Polizei konnte ich nirgendwo entdecken. Hey, wenn du mir das Video jetzt gleich gibst, Kanzler, sind wir quitt. Und du ersparst dir das hier. Hey, das ist was für Film oder Bücher. Im realen Leben spurt man besser. Für das reale Leben hatte ich noch nie viel übrig. Ach ja? Ja. Hey, ich bin beschäftigt. Warum zum Teufel soll ich das Radio anmachen? Er packte meinen Kopf und tauchte ihn brutal unter. Ich kriegte keine Luft. Ich hatte das Gefühl zu ersticken. Ich versuchte aufzutauchen. Als mein Kopf schließlich aus dem Wasser hochkam, war mein Blick wie benebelt. Ich hörte Schreie und Schüsse und laut Reimes Stimme aus dem Radio. Signor Alamo ist wohl auf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal so freuen würde, Sie zu sehen. Ja, aber der rothaarige Sotomayor, der ist uns entwischt. Was passiert mit mir? Mit Ihnen? Ja. Verhaften Sie mich. Es wird keine Anklage gegen Sie erhoben. Ich weiß schon eine ganze Weile, dass Sie Sophia angefahren haben. Aber wir haben uns mit der Staatsanwaltschaft geeinigt. Dank Ihrer Mitwirkung haben wir jetzt ein Geständnis von Alejandro Sotomayor. Sie sind ein geschützter Zeuge. Warum haben Sie das gemacht? Sie wussten doch, dass ich Sie angefahren habe. Bei meiner Arbeit treffe ich häufig auf ganz normale Menschen, die plötzlich einen unverzeihlichen Fehler machen. Auch wenn uns ihr Verhalten abstößt, beten wir, sie mögen ungeschoren davon kommen. Ich verstehe, warum man ihnen vertraut. Danke. Ja? Und fertig ist Jaime. Ah, mein Freund. Jag mir nie wieder so einen Schreck rein. Ich habe die Schüsse gehört. Wir haben die Frequenzen abgefangen. Ja. Wie hast du das gemacht? Das war eigentlich ganz einfach. Ich musste nur die Frequenz des Senders auf die Frequenz deines drahtlosen Mikrofons bringen. Ja. Aber Mann, das war der blanke Horror. Jeden Fluch, jedes Untertauchen aus dieser Badewanne zurück zu übertragen. Ich habe gefleht, dass du halbwegs heil aus der Sache rauskommst. Ja. Schreibst du etwa jetzt? Entschuldige bitte, aber ich muss der Zeitung noch einen Artikel melden, um den Thomas mich gebeten hat. Also du solltest dich nach dieser Nacht besser aufs Ohr legen. Nein. Das Gegenteil werde ich tun. Ich fahre ins Krankenhaus und werde Sophia die ganze Geschichte erzählen. Ja. Weißt du, es geht nicht nur um sie, es geht auch um mich. Ich muss einfach raus aus dieser Lebenslüge. Sophia. Sophia, ich werde nicht mehr kommen. Du wirst nicht aufwachen. Und wenn doch, wirst du ein Schatten deiner selbst sein. Kann ich nicht länger so reglos dort liegen sehen. Und früher oder später wirst du auch erfahren, dass ich es war, der dich angefahren hat. Ich schrieb mit deinem grünen Kuli. Tut mir leid. Auf die Haut deiner rechten Hand. Sophia. Ich kann nicht mehr länger über deine Träume wachen. Ich habe das Schlimmste befürchtet, als ich das im Radio gehört habe. Ja. Du gehst? Ja, ich muss. Ich gehe auf Reisen, aber kümmere dich gut um Sophia. Natürlich. Sag ehrlich, wie schätzt du ihren Zustand ein? Keine Ahnung. Du weißt, ich halte nicht viel von Prognosen. Aber ich finde, sie hat ein bisschen mehr Energie. Ihre Muskeln zeigen mehr Spannung. Ich glaube, es geht ihr besser. Gott sei Dank. Ja? Bist du's, Angel? Ah, Thomas? Guten Morgen. So, ich habe deinen Artikel gelesen, der ist fantastisch. Vielen Dank. Ich bitte dich, das ist doch selbstverständlich. Ich. Weißt du, ich glaube, damit und mit Irenes Dokumentation können wir wirklich mal was erreichen. Glaube ich auch, ja. Dann kommst du vorbei. Ich meine, damit wir unseren Helden gebührend empfangen können. Thomas, mein Freund, ich. Weißt du, ich muss. Ich muss für ein paar Tage weg aus Madrid ans Meer. Um zu schreiben. Ich. Weißt du, ich habe mich gestern Abend von Sophia verabschiedet. Nach einer Woche hatte ich das Gefühl, es war die falsche Entscheidung. Ich arbeitete seit Tagen an dem Ende des Romans, doch es wollte mir einfach nicht gelingen. Ach, alter Junge, wo steckst du denn? In Barcelona, Jaime. Und? Kommst du gut voran? Ehrlich gesagt, keinen Schritt. Dann fahr doch einfach zurück. Pass auf, ich habe eine richtig gute Nachricht für dich. Sophia ist aufgewacht. So schnell sehen wir uns also wieder. Schön, dass du da bist. Ich habe dich schon vermisst. Jaime hat mich benachrichtigt. Sophia ist aufgewacht. Ja, es ist wie ein Wunder. Und wie geht's ihr? Sie erholt sich schnell. Ja. Sie hat Erinnerungslücken, aber weil sie keinen bleibenden Schaden davongetragen hat, wollen die Ärzte, dass sie so schnell wie möglich ihr normales Leben wieder aufnimmt. Mhm. Moment, das heißt, sie ist gar nicht mehr hier? Sophia ist heute Morgen entlassen worden. Besuch sie im Haus ihrer Mutter. Sie sind alle dort. Danke. Wie schön, dich zu sehen. Ja. Hey, komm doch mit rein. Nein, warte, ich muss dir was sagen. Was ist denn? Ich habe Sophia angefangen. Was? Ja. Ich schäme mich, dich. Weißt du, ich war betrunken und das war der zweite Todestag meiner Frau. Ich will mich nicht rechtfertigen, aber weißt du, Sophia hat die Straße überquert und von weitem sah sie aus wie Bertha. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen und nicht mehr reagieren. Es passierte alles in Sekunden. Ich habe sie angefahren und bin abgehauen und den Rest kennst du. Anna. Dann kanntest du Sophia also gar nicht. Aber was willst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Ich versuche, meinen Roman zu Ende zu schreiben. Ich werde verschwinden, nachdenken und endlich aufhören, mich selbst und andere zu belügen. Du willst jetzt einfach so gehen, ja? Nach allem, was passiert ist. Ich denke, das haben wir nicht verdient. Sophia sollte die Wahrheit erfahren. Wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich denken, du bist ein absolutes Schwein. Echt. Tja. Jetzt kennen alle meine Lüge. Nicht Lüge, Michael. Die ganze Wahrheit. Manchmal ist die Wahrheit unverzichtbar. Und Sophia? Sophia will dich sehen. Was? Du hast gesagt, du willst dich den Tatsachen stellen, mein Freund. Der Zeitpunkt ist gekommen. Du kannst nicht nochmal fliehen. Nein, du kennst mich. Das Schreiben ist meine Art, mich den Tatsachen zu stellen. Angel, da wartet jemand auf dich. Und hat Sophia gesagt, wann sie mich treffen will? Mhm. Um 7. Am Freitag. Enttäuscht sie nicht. Warum wolltest du mich treffen? Weil es wohl so kommen musste. Bist du wütend auf mich? Weil du mich angefahren und mein Tagebuch gestohlen hast? Es tut mir wirklich leid. Das weiß ich. Ich stand auf meinen Knöcheln. Komm, lass uns von was anderem sprechen. Gut. Seit Wochen schnüffelst du in meinem Leben herum und ich weiß rein gar nichts über dich. Ja, was über mich, da gibt's nicht viel zu erzählen. Also, ich koche gern. Oh, ich bin Experte für Überraschungsmenüs. Ich gehe gern ins Kino, ins Theater. Kauf mich, du wirst es nicht bereuen. Ja, es tut mir leid, ich bin nervös. Ich weiß nicht, vielleicht wirst du mich dafür hassen, aber für mich warst du so etwas wie meine Muse. Du musstest mich also erst überfahren, um dieses Buch zu schreiben? Was soll ich dazu sagen? Wenn dir nichts mehr einfällt, dann stell mir eine Frage. Eine Frage? Ja, nur eine. Jeder stellt dem anderen eine Frage. Eine Frage, das ist ganz schön schwierig. Gut, wer fängt an? Du natürlich. Natürlich. Mhm. Warum ist dein Tagebuch mit grünem Kuli geschrieben? Das ist deine Frage? Das ist meine Frage, ja. Ich dachte, du würdest vielleicht auf irgendwas Intimeres abzielen, aber... Also für mich gibt es nichts Intimeres als die kleinen Marotten, die jeder von uns so hat. Ich mag die Farbe grün. Sie ist fröhlich, nicht so bitter ernst. Ja, und was hat das mit den verflixten Kreisen auf sich, die du manchmal an den Rand gezeichnet hast? Sollte doch nur eine Frage sein. Also, ich denke, wir fangen noch mal von vorne an. Bei null, ja? Bei null. So, als ob wir uns das erste Mal begegnen. Wo gehst du denn hin? Moment. Hallo? Hallo? Darf ich mich setzen? Ja. Danke. Mein Name ist Angel Alamo. Sophia. Sophia, und ist das alles? Ja, der Vorname reicht. Ich habe dich von der Straße aus gesehen und ich habe beschlossen, dich kennenzulernen. Mhm. Und warum das? Du gefällst mir. Du siehst zauberhaft aus. Hey, du weißt es auch. Warum lachst du? Das meine ich jetzt wirklich ernst. Und du hast die spektakulärsten Ohren, die ich je gesehen habe. Was? Wie bitte? Ja. Und ich weiß genau, du wartest auf jemanden, dem du gefallen möchtest. Na, habe ich recht? Nicht ganz. Ich weiß, dass ich der Person gefalle, auf die ich warte. Aber ich weiß nicht, ob sie mir gefällt. So. Und wie muss derjenige sein, um dir zu gefallen? Er soll mich zum Lachen bringen, ja. Sich um mich kümmern, ja. Gesprächsstoff für ein ganzes Leben haben, mhm, und mich im Bett lieben, als würde morgen die Welt untergehen. Ja, ich glaube, dann bin ich dein Mann. Du hast nicht zufällig Hunger? Wieso? Dann könnten wir zu mir gehen. Mhm. Du weißt doch, ich bin Experte für Überraschungsmenüs. Aber es hat gerade angefangen zu regnen. Ich fand es schon immer romantisch, durch den Regen zu laufen. Komm. Komm, lauf. Geraubte Haut von Patty Blasco. Bearbeitung Felipe Garrido Pozzo. Aus dem Spanischen von Sabine Giersberg. Es sprachen Angel, Hans Krämer, Anna, Tanja Schleif, Thomas, Jens Harzer, Jaime, Rainer Schöne, Pastora Martos, Mechthild Grossmann, Sophia, Nora von Waldstetten, Irene, Caroline Schreiber, Milagros, Susanne Barth, der Rothaarige, Albert Kitzel, sowie Mohammed Ali Behboudi, Stefan Cordes, Varsa Magulet, Hans Holzbecher, Gregor Höppner, Carla Laubach, Laura Mehr, Matthias Redelhammer, Regine Schröder, Aurélie Thépot und Biggie Wanninger. Technische Realisation Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013.